Jetzt legte Meyers eine Hand auf Phils Schulter und flüsterte, kein Wort, kein Mucks. Vielleicht bemerken die uns nicht. Ich glaube. Das war der Moment, wo einer der Marines hustete. Taktisches Licht durchzuckte den grauen Morgen, der unter der Überdachung noch grauer war, und fiel auf die in Moskitonetze gewickelten Umrisse ihrer Leiber. Das Feuer wurde eröffnet, 6 Marines wurden im Schlaf hingemetzelt, 8 weitere wurden verwundet. Nur ein Ledernacken schaffte es, einen Schuss abzugeben. Meyers hatte einen Arm um Phil gelegt, Phil einen Arm um Meyers. Sie hörten, wie die Kugeln über sie hinweg pfiffen, und etliche schlugen unmittelbar um sie herum im Boden ein. Dann ertönte ein schroffer Befehl auf Japanisch. Es klang wie »Senpo, Senpo!« und die Japsen rückten rennend vor und krachten durch das Gebüsch. »Sie unternehmen einen Gegenstoß«, sagte Phil. »Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie uns nicht restlos erledigt haben.« »Ob das Hauptquartier ihr eigentliches Angriffsziel ist?«, sagte Meyers. »Sieht so aus. Auf geht's, mir nach. Sie und jeder andere, der unverletzt ist.« »Sie sind verrückt«, sagte Meyers. Seine Zähne schimmerten bei dem breiten Grinsen, das er aufsetzte. »Das gefällt mir.« Phil zählte nur 6 Mann, die den Japanern hinterherjagten. Vielleicht waren es auch 1 oder 2 mehr. Jetzt wurde vor ihnen abermals das Feuer eröffnet, zunächst vereinzelt, dann im Dauerbeschuss. Handgranaten donnerten, und Phil vernahm das Knattern des gefürchteten Nambus. Weitere dieser Maschinengewehre kamen hinzu. 3? 4? Die verbliebenen Marineinfanteristen von Phils Einheit brachen aus den Büschen und sahen sich der anderen Seite der Dünen gegenüber, die ihnen am Vortag so furchtbar viel Mühe bereitet hatte. Auf dem Kamm wimmelte es von japanischen Soldaten, die auf das schwach verteidigte Hauptquartier zustürmten, aber Phils Männer waren dicht hinter ihnen. Ein korpulenter Japse, womöglich das einzige übergewichtige Schlitzauge in der ganzen Armee, wie Phil später dachte, war hinter seine Kameraden zurückgefallen. Er trug ein Nambu-Maschinengewehr und einen Riesenhaufen Munitionsgürtel. Ein Stück vor ihm lief ein weiterer, deutlich schlankerer MG-Schütze. Phil zog sein Messer und rannte auf den dicken Soldaten zu, im festen Glauben, ordentlich Schaden anrichten zu können, wenn er dessen Maschinengewehr in die Finger bekam, vielleicht sogar eine Menge. Er stieß dem Japse die Klinge in den Nacken. Es war seine erste Tötung, doch in der Hitze des Gefechts registrierte er das kaum. Der Japse schrie auf und fiel vornüber. Der dünnere MG-Schütze vor ihm drehte sich um und hob seine Waffe. Meyers brüllte, »Loot, runter, runter!« Phil tat es nicht, denn in jenem Moment dachte er an den Antwortmann. »Werde ich verletzt?« hatte er gefragt. Der Antwortmann hatte das verneint. Doch dann war Phil klar geworden, dass er die falsche Frage gestellt hatte. Die richtige war ihm gerade noch über die Lippen gekommen, bevor seine 5 Minuten abgelaufen waren. »Werde ich im Krieg umkommen?« Und die Antwort, »Nein, nur Phil, Sie werden dort nicht umkommen.« In diesem Augenblick auf Anyway Talk glaubte er es. Vielleicht deshalb, weil der Antwortmann den Mädchennamen seiner Mutter gekannt und gewusst hatte, wo sein Vater zur Welt gekommen war. Vielleicht auch, weil er keine andere Wahl hatte. Der dürre Japse eröffnete mit seinem Nambu das Feuer. Phil nahm wahr, dass Meyers in einem Blutregen rückwärts taumelte, Destry und Molokki fielen zu seinen beiden Seiten, er hörte links und rechts Kugeln am Kopf vorbeizischen, er nahm das Ziehen und Zerren an Hose und Hemd wahr, als würde er von einem verspielten Welpen gezwickt. Später sollte er mehr als 1 Dutzend Löcher in seiner Kluft zählen, aber keine einzige Kugel traf ihn oder streifte ihn auch nur.